gelobt, dass wir keine Demokraten sind und niemals dulden werden, dass Demokraten je wieder die Geschicke unseres Vaterlandes in die Hand nehmen. Diese frühen Reichsbürger treffen sich nun also im dänischen Padborg und hören Thies Christoffersens Gesinnungsfreund Manfred Röder zu. Wir wollen also jetzt fragen, ob, um der Form zu genügen, irgendein Vertreter der letzten Reichsregierung hier ist oder einen Beauftragten geschickt hat. Das ist nicht der Fall. Ich bin in Krosigk und Dönig sind eingeladen worden. Ja? Ich bin in Krosigk und Dönig. Herr Christoffersen erklärt hier, dass der letzte Reichspräsident, Großadmiral Dönitz, und der letzte Reichskanzler, Schwerin-Krosigk, formell eingeladen worden sind. Beide können aus Alters- und Gesundheitsgründen keine Geschäfte in der Tagespolitik mehr übernehmen. Tatsächlich schreibt Röder zwischen Januar und Juni 1975 mehrere Briefe an Dönitz mit der Bitte um Bestätigung, dass Dönitz weiterhin Reichspräsident sei. Dieser antwortet, er betrachte sich nicht als solcher. Röders Schlussfolgerung, dann sei das Amt also vakant. Wir wissen, dass die Vergewaltigung und Zerschlagung des Reiches nach der Kapitulation mit dem Völkerrecht unvereinbar war, mit dem Völkerrecht, zu dem sich unsere Gegner immer wieder bekannt haben. Politikwissenschaftler Gideon Botsch. Und es ist vollkommen richtig, dass diese Narrative der Illegitimität der Bundesrepublik Deutschland, der Verfassungsordnung, des Grundgesetzes als Verfassung, der völkerrechtlichen, der kriegsvölkerrechtlichen und so weiter, Illegitimität des verfassungslosen Zustandes auf diese Zeit und namentlich auch auf das Wirken von Röder und seines Kreises zurückgeht. Das sind Reichsbürger, ja, nach dem seltsamen, schwammigen, diffusen Begriff, den der brandenburgische Verfassungsschutz da vor einigen Jahren für dieses wabernde Spektrum eingeführt hat. Und mittlerweile erleben wir, dass die Reichsideen, unter allem dann auch die eine Idee, dass das Grundgesetz ja keinen Verfassungsstatus angeblich hat, omnipräsent ist bei den Querdenkenden. Journalist und Buchautor Andreas Speit. Und da nähern sie sich inhaltlich tatsächlich auch den Reichsbewegten an. Und bei den Querdenkenprotesten hat man ja auch die Reichsfahnen gesehen, neben den Regenbogenfahnen. Die sind dort unglaublich präsent. Es ist aber de facto so, wir haben einen Friedenszustand, wir haben Souveränität und wir haben eine Verfassung. Ganz klar. Und diese Behauptungen gehen natürlich durchaus auf das Vorwirken zurück. Sie haben nur heute eine ganz andere Publizität. Und hier wären wir dann natürlich wieder bei dem größeren Verbreitungsrahmen durch neue soziale Medien und auch der Entkopplung von sachlich-rationalen Debatten, die Argumente in Kauf nehmen, die Argumente erwägen und die sich vielleicht auch mal beeindrucken lassen von der Fachexpertise, in diesem Fall der verfassungsrechtlichen Expertise, die für einen Reichsbürger wie Röder allerdings nicht zählt. Er will sich unterdessen auf dem Reichstag in Padborg zum Sprecher der Gruppe wählen lassen, um nach außen die deutschen Reichsinteressen zu vertreten. Dabei hat er seinen Anhängern vorher ausschweifend erklärt, was seiner Meinung nach von demokratischen Prinzipien zu halten sei. Sie wissen, dass wir die Wahl oder die Zustimmung nicht ablehnen. Im Gegenteil, eine Wahl ist sehr wohl sinnvoll, wo Gleiche unter Gleichen zusammenkommen. Das ist die alte germanische Demokratie, auf der sollten wir aufbauen. Ja. Wir sollten es bloß nicht mehr Demokratie nennen. Denn wenn wir auf das Urrecht unserer Vorfahren zurückgreifen, dann brauchen wir die schreckliche moderne Fremdwort nicht. Sondern dann haben wir eben eine germanische Volksordnung. Und das ist viel besser. Doch zum germanischen Wahlakt wird es nicht mehr kommen. Der dänische Wirt beendet das braune Treiben. Niemand habe ihm bei der Reservierung gesagt, aufgegeben hatte sie Thies Christoffersen, um was für eine Veranstaltung es sich handeln würde. Das haben wir nicht gewusst. Wenn wir das gewusst hätten, dann haben wir das nicht zugelassen. Und das wollte ich bloß sagen, wenn Sie hier zum Essen bleiben und so, das wird nichts. Das können wir nicht anbieten. Also Sie sind der Hausherr hier und ja, wir können Ihre Gastfreundschaft nicht länger in Anspruch nehmen. Nein, leider nicht. Gut, wir nehmen das zur Kenntnis. Wir stellen fest, dass es auch in Dänemark keine freie Meinungsäußerung mehr gibt und keinen Respekt vor dem Recht und Angst vor Terrormaßnahmen. Sie tun uns leid, dass Sie sich so dem Druck Ihrer Presse beugen. Der Reichstag zu Flensburg ist die letzte große Aktion, die Thies Christoffersen zusammen mit Manfred Röder durchführt. Röder setzt sich eine Weile ins Ausland ab. Gegen ihn laufen einige Ermittlungsverfahren. Ich telefoniere mit den wenigen entfernteren, teils angeheirateten Verwandten, die ich aus der Familie meines Vaters kenne. Die Antworten ähneln sich, wenn ich sie nach einer Verbindung zu Thies Christoffersen frage. Nein, also der tauchte in den Erzählungen meines Mannes nie auf. Und er war auch nicht bei irgendwelchen Familienfeiern. Stimmt. Christoffersens aus Moorkirch-Kelberhagen waren auch bei meinen Großeltern nie zu Gast. Ist mir durchaus ein Begriff, aber nicht im Zusammenhang mit unserer Familie. Und ich habe mich sehr für das NS-Thema interessiert. Das wäre mir garantiert aufgefallen. Unabhängig voneinander sagen die Verwandten, wir sollten doch froh sein, dass wir mit so jemandem anscheinend nicht verwandt seien. Mir geht es anders. Mir ist es eigentlich egal, ob ich mit Thies Christoffersen mehr Gene teile, als mein Opa behauptet hat. Solange ich nicht zum Holocaust-Leugner werde. Andererseits muss ich zugeben, es hat mich damals am Schreibtisch meines Vaters nochmal zusätzlich erschüttert, die Auschwitz-Lüge zu lesen. Einfach nur, weil ich mit dem Autor den Nachnamen teile. Zumindest das hatten wir gemeinsam. Schaffen wir erst einmal die Volksgemeinschaft im eigenen Volk, ehe wir an eine Gemeinschaft aller Völker denken. Es wäre ja schön, wenn wir dieses über Wahlen erreichen könnten, aber dazu ist eine gewaltige Aufklärungsarbeit nötig. Diesen Zweck hat unsere Zeitschrift. Thies Christoffersen hatte zwei Zeitschriftenprojekte, die Kritik und die Bauernschaft. Einen kontinuierlichen Einblick in die Ideologie, aber auch das Leben des Herausgebers und fleißigen Autors im eigenen Medium, gewährt mir vor allem die Bauernschaft. Über 25 Jahre, zwischen 1969 und 1994, erscheint sie, meist im Quartalsrhythmus, und dient vor allem zur Stärkung einer eingeschworenen Gemeinschaft. In jeder Ausgabe, die ich mir anschaue, finde ich viele Leserbriefe, oft direkt an den Herausgeber. Unsere Österreich-Tagung. Die herrlichen Wanderungen im frühlingshaften Sonnenschein, vorbei an mit Enzianblüten übersäten Wiesen. Leider mussten wir sie ja so schnell entbehren, da sie als Verfasser der Auschwitz-Lüge ausgewiesen wurden. Es heißt zwar die Bauernschaft, und ich habe darin auch mal Artikel über Landwirtschaft gefunden, aber vor allem verherrlichen Christoffersen und seine Mitautorinnen und Autoren die Nazi-Zeit und Ideologie. Die Reichweite kann man sehr schwer einschätzen. Wie bedeutend und verbreitet die Zeitschrift im rechtsextremen Milieu auch gewesen sein mag, Entwicklung und wichtige Themen der extremen Rechten spiegeln sich in Thies Christoffersens Bauernschaft in jedem Fall wieder. Gerade in den 1970er Jahren wurde die Frage, die gesellschaftliche Frage, wie an den Nationalsozialismus erinnert werden sollte, immer wichtiger. Barbara Mante, Historikerin an der Universität Bielefeld mit dem Forschungsschwerpunkt Geschichte des Rechtsterrorismus. 1979, dann gab es diesen immensen Erfolg der TV-Serie Holocaust. Und zum ersten Mal gab es wirklich ein durchgreifendes Interesse am Nationalsozialismus und auch am Holocaust in der westdeutschen Gesellschaft. Aus der rechten Szene regt sich teils militanter Widerstand. Ein Beispiel. Sprengstoffanschläge auf Sendemasten, wo die vierteilige amerikanische Serie über die Shoah Holocaust gezeigt wurde, wo dann Sendemasten umgesprengt wurden, damit die nicht gezeigt werden konnte, was übrigens auch einen gewissen Teil der Zuhörerschaft im Südwesten wirklich betroffen hat. Aber auch die Rechten unter denjenigen, zu denen das Programm durchgedrungen ist, empören sich. PV aus H schreibt im Leserbriefteil von Thies Christoffersens Bauernschaft: Der Holocaust-Film ist keine Selbstkritik, sondern Nestbeschmutzung. So etwas ist nur in Deutschland möglich. Mich erinnert das stark an die Gegenwart. Björn Höcke, AfD, formuliert einen ähnlichen Gedanken in seiner Dresdner Rede von 2017. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt. Ja, so ist es. Bis jetzt ist unsere Geistesverfassung, unser Gemütszustand immer noch eher eines total besiegten Volkes.